Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 589, die große Pixel-Show. Ja, jetzt hätte ich gerne diese Bugs Bunny-Melodie da reingemacht, aber ne, geht ja nicht, ihr wisst, ne? Ja, ist halt so. Ne. Aber Pixel, das ist das Thema natürlich heute mal wieder, ja, aber diesmal mit Hand und Fuß, denn sie sind offiziell angekündigt worden. Die große Pixel-Show wurde ja gezeigt. Naja, sie war in Wirklichkeit eine relativ kleine Pixel-Show, aber gut, ist halt immer so. Wie war denn das Gerät? Das ist am wichtigsten, ja. Und da habe ich ja trotz allen Enttäuschungen von den vorherigen Pixel-Modellen, ja, immer wieder, also das war zuletzt nur noch so lächerlich, dass ich noch immer was darüber gesagt habe, also das Pixel 5, also pff, ja. Aber das Pixel 6, da hatte ich halt natürlich große Hoffnungen, weil da ein paar Sachen waren, nicht nur das Design, das ich ausgesprochen gut finde, sondern auch die technischen Daten sind ein bisschen angepasst worden, etwas moderner, ja. Und letztendlich haben wir alle dann auf den Preis gehofft, wie wird der ausfallen, denn klar, das Gerät selbst bleibt einfach nur das gleiche Gerät. Und also wenn die technischen Daten so und so sind, dann sind sie halt mal so fertig, ja, und wenn dann die Konkurrenz da deutlich günstiger ist, dann ist es natürlich übel. So, und letztendlich die Präsentation bei Google im Live-Video, das habe ich übrigens verlinkt in den Shownotes, könnt ihr einen Link zu der Aufzeichnung des Live-Events sehen. Die Vorstellung war recht gut. Nicht so viel Schnickschnack drumherum, was ich auch recht gut fand. Die Vermarktung von dem Pixel gefällt mir eigentlich auch ganz gut soweit. Und es gab im Vorfeld ja auch schon ein paar Überraschungen, die präsentiert wurden, aber bei der Vorstellung selbst wurde einiges dann doch ins richtige Licht gerückt. Vom Android 12 möchte ich heute erstmal nicht sprechen. Es ist natürlich bei den Pixel 6 Modellen standardmäßig installiert und damit passt es auch zu dem Design von den Pixel Geräten an sich. Ja. Es gab das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Die eindeutig schöneren Farben gibt es für das Pixel 6, was ich absolut schade finde, weil wenn ich ein Pixel-Gerät holen würde, dann nur das Google Pixel 6 Pro, selbstverständlich. Ja, komme ich auch gleich noch dazu, warum. Aber das gibt es eben zum Beispiel nicht in meinem Favoriten, in diesem Coral, ja, und auch nicht in diesem Grün, sondern das gibt es nur in so einem langweiligen, Champagner-Gelb, ja, mit so einem entsprechend anderer Farbnuance oben auf dem Streifen, dann ein noch langweiligeres Schwarz und ein, wenigstens ein bisschen interessant aussehenden Weiß-Grau, ja, durch die Kamera, durch den Kameravisor. Ich glaube, das hat sich so mittlerweile eingebürgert, dass man das Visor nennt, ja, weil so sieht es eben nur mal aus. Hat das einen schönen Kontrast und sieht so ein bisschen Star Trooper-mäßig aus. Ja. Also das ist das Einzige, was wirklich nur einigermaßen interessant ist. Der Tensor-Chip, der eingebaut ist, natürlich ganz klar ein Fokus, nicht nur bei Google, sondern bei den ganzen Tech-News-Seiten und so weiter, ist natürlich klar, aber im Prinzip kann ich heute auch noch nicht so viel über diesen Chip sagen, denn was ist wichtig? Genau die Leistung von dem Chip, und da möchte ich erst nochmal abwarten, bis verschiedene Benchmarks zu sehen sind, und dann können wir was sagen zu der Einordnung von dem Prozessor. Es ist sehr, sehr schwierig, weil es ist ja eine Eigenentwicklung sozusagen von Google. Natürlich wird das bei anderen Herstellern auf der Fertigungsstraße produziert, aber das Design eben. Und hat auch einen Titan M2 Security Chip, was ich sehr, sehr interessant finde. Also möglicherweise wird man hier dieses Gerät auch nutzen können, um Dienste zu entsperren, ja, die vorher zum Beispiel so einen separaten Key benötigt haben. Aber das steht auch noch in den Sternen. Letztendlich waren es dann die Ausstattung, die im Detail, wie gesagt, minimalst abweicht von dem, was man noch vor ein paar Wochen gelesen hat. Das Google Pixel, ich gehe gerade mal hier auf die Seiten und sag euch jetzt erstmal hier, Moment mal, ich rufe am besten mal die offizielle Seite auf, da ist auch einiges Informatives zu sehen. Und so, wenn ich jetzt hier hingehe, dann kann man die auch schön mal vergleichen, diese zwei Modelle. So, und da haben wir dann eben die Geschichte mit dem Display beispielsweise. Also das Pixel 6 normal, also ohne Pro, er hat ein 6,4 Zoll Display mit 411 Pixel pro Zoll Auflösung, also das ist dann 1080 x 2340 mit OLED. Ein 90 Hertz Display ist das und hat eben hier als Akku einen 4614 mAh Akku, ja, und Fingerabdruckscanner, gut, das ist identisch bei beiden, das ist auf dem Display, LPDDR5 RAM mit 8 GB und Speicher 128 GB UFS 3.1. Und eben genannten Titan M2 Sicherheitschip, Google Tensor Prozessor, wo man noch nichts groß sagen kann darüber, wie schnell er denn wirklich jetzt ist. Die Aussagen von Google, so und so viel schneller als das Pixel 5, das kann man, ja, kann man vergessen, ne? Das muss man erstmal hier gucken in Benchmarks und dann wissen wir das wirklich. So, und dann kommt, also nehmen wir natürlich die Ausstattung, muss ich ganz klar sagen, 8 GB mit 128 GB Storage ist natürlich eine kleine Enttäuschung, aber gut, das habe ich auch so erwartet beim Pixel Pro, beim Pixel 6 ohne Pro, denn irgendwo muss ja das Geld noch gerechtfertigt sein. Was ich aber gar nicht erwartet habe und gar nicht so gut finde, ist, dass es so Riesenunterschiede gibt mit der Kamera. Es fehlt nämlich, die wichtigste Kamera fehlt dem Google Pixel 6 im Gegenüber dem 6 Pro. Das hat eine 50 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. So, was hier dem tatsächlich dann fehlt, dem Pixel 6, ist die 48 Megapixel Kamera vom Pixel Pro, Pixel 6 Pro. Die hat nämlich auch eine schöne Vergrößerungsstufe. Das ist also jetzt nicht nur einfach oder so, sondern das ist richtig gut von der Vergrößerungsstufe her. Von daher kann man wirklich was damit anfangen und es wird ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht sein, wenn ihr ein Foto seht von Sachen, die von den Details her, die jetzt mit dem Gerät gemacht werden, mit dem Pro im Vergleich zu dem normalen ohne Pro. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Das Google Pixel 6 Pro hat auch ein wesentlich besseres Display. Und das meine ich nicht nur so, weil es wesentlich größer ist, nämlich 6,7 Zoll statt 6,4 Zoll, sondern weil es auch eine viel höhere Auflösung hat. Trotzdem, dass das Display größer ist, hat es eine höhere Auflösung. Nämlich 512 ppi statt 411 ppi. Das ist eine ganze Ecke mehr und deswegen hat das Teil auch QHD Plus 1440 x 3120 Bildpunkte Auflösung und das ist ein LTPO OLED. Also die Unterschiede, also das Display ist ein Unterschied auch wie Tag und Nacht, was die Geräte betrifft. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen schade. Von daher ist das Google Pixel 6 ist wirklich so weit hinten dran, hinter dem Pixel 6 Pro, dass das schon fast eine Degradierung ist von diesem Gerät gegenüber dem Großen. Ja. Nicht, und damit sind wir noch nicht am Ende. Das Interessante ist dann noch, die Rückseite hinten dran, ja, ist bei dem ist es dieses, was auch vorne drauf ist, nämlich das neue Gorilla Glass Victus. Ja. Während die Rückseite beim normalen Pixel nicht das Gorilla Glass Victus ist, sondern das normale Gorilla Glass 5. Und das bedeutet wiederum, dass es wesentlich anfälliger ist, auf der Rückseite irgendwelche Sprünge oder Risse zu kriegen. Ja. Schade. Und das Pro ist eben rundum mit diesem Gorilla Glass Victus geschützt. Ich würde das gar nicht so so schlecht bewerten oder diesen Unterschied oder so wenig bewerten diesen Unterschied, denn dieses Victus-Glas ist doch deutlich besser als die Vorgängerversionen und von daher ist es natürlich eine richtig große Geschichte, was die Robustheit von dem Gerät betrifft. So, beim RAM sind wir wiederum, wie erwartet, natürlich beim Pro besser ausgestattet, 12 GB RAM. Und 128 GB Storage beziehungsweise 256 GB. Ja, also da gibt es eine Option, da kann man die große Version nehmen mit 256 GB. Wo hängt es da? Genau, also da hätte ich erwartet, dass die kleinste Version bereits 256 GB hat und die große Version 512 GB. So viel hätte müsste es sein, aber immerhin zu guten Halten kann man Google, dass eben 12 GB Arbeitsspeicher drin ist und das ist schon mal eine wunderbare Geschichte. Deutlich besser als eben beim Pixel 6 Pro oder bei dem, was noch vorher, man muss sich mal vorstellen, dass hier Google vor kurzem noch Geräte verkauft hat mit 6 GB RAM. Das letzte war zwar auch schon 8 GB LPDDR4 RAM, das Pixel 5, ja, 128 GB Speicher, aber trotzdem muss ich sagen, finde ich das jetzt gut, dass da mal ein Schritt gemacht wurde, ein richtiger Schritt. Und deswegen sehe ich hier auch überhaupt keinerlei Argumente für das Google Pixel Pro. Das ist ein schlechteres Gerät, das die wichtigsten Funktionen von dieser neuen Pixel-Generation nicht vorzuweisen hat. Ja, nämlich eben Top Notch Speicher, ja, und die Kamera. Und ich meine, wenn wir von Pixel reden, reden wir ja von guten Kamerafunktionen. Und hier ist die beste Kamerafunktion eben weg. Von daher ist es fast nicht vergleichbar. Ja. Bei den Preisen, ja, die Preise. Kurz vorneweg, nein. Die Preise sind keine Enttäuschung jetzt, ja, aber eben auch kein Donnerschlag. Und das setzt sich leider bei dem Google Pixel in allen Bereichen fort. Es ist gut, sehr gut, aber nicht herausragend gut. Ja. Es ist nichts dabei, was nicht schon von einem anderen Hersteller besser gemacht wurde. Ja. Wie das natürlich ist, klar, mit einem Tensor-Prozessor, ist klar, okay, müssen wir noch abwarten, aber ich erwarte da keine großen Überraschungen. Der wird langsamer sein als die Top-Prozessoren von MediaTek und von Qualcomm. Das steht fest. Da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen, das steht fest. Ja. Dennoch sind die Preise nicht so schlimm, wie man bei Google ja befürchten musste. Das Pixel 6 kostet 649 Euro und das Pixel 6 Pro gibt es ab 899 Euro mit 128 GB RAM und mit 256 GB RAM kostet es dann 999. So. Ich bleibe mal bei der 899er Version. Ich weiß nicht, was da bei Google schiefgelaufen ist mit der Preisumrechnung in, von Dollar zu Euro. Ja, ich weiß, es gibt immer wieder Diskussion und dann gibt es für und wieder. Und das Gerät kostet, das Pixel 6 kostet in den USA $599. Ja, Dollar. Ja, Umrechnungskurs von aktuell, also ich hab's gestern hab's ausgerechnet, da wären wir mit Mehrwertsteuer, 19% Mehrwertsteuer, wären wir gekommen auf 618 Euro. Ja. Weil das immer wieder als Argument angeführt wird, ja, aber die Mehrwertsteuer, ne? Ja, pfeif auf die Mehrwertsteuer, Entschuldigung, der Dollar ist im Vergleich zum Euro viel weniger wert und das muss ja berücksichtigt werden. Und das Kuriose ist, beim Google Pixel 6 Pro haben sie das berücksichtigt, aber nicht beim Pixel 6. Das Pixel 6 kostet also statt $599 bei uns 649 Euro. Das Pixel 6 Pro kostet statt $899 899 Euro. Da ging es auf einmal 1 zu 1. Warum geht es beim Pixel 6 nicht 1 zu 1? Da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass man das gemacht hat, weil man gedacht hat, noch, die werden schon zahlen hier. Die werden die 50 Euro mehr schon bezahlen. Das macht gar nichts. Können wir verlangen. Ja? Also bei 899, nee, das da vielleicht nicht. Ne? Also das ist denn dann vielleicht ein bisschen zu viel. Und beim Topmodell kommen wir dann auch wieder über die magische Grenze von 1000 Euro. Also machen wir das lieber dann 1 zu 1. Frechheit. Frechheit. Ich würde das Teil, würde ich nie kaufen, wenn das nicht 599 Euro kostet. Und da ist ja auch schon ein gewisses Entgegenkommen drin, weil, wie gesagt, wenn man es direkt 1 zu 1 ohne Mehrwertsteuer umrechnet, dann wäre man sogar noch weit unter 599 Euro. Ja? Und nee, mache ich nicht. Ich lasse mich nicht verarschen und deswegen würde ich aus diesem Grund schon das Pixel 6 nicht kaufen. Aber mit dem Pixel 6 Pro sieht es eben anders aus. Ja? Pixel 6 Pro ist vom Preis her okay, ja. Wie gesagt, keine Enttäuschung, aber auch kein Donnerschlag. Der Donnerschlag wäre jetzt gewesen 699 das Pixel 6 Pro und 399 das Pixel 6. Nein, nicht lachen. Solche Preise hat Google schon mal gemacht mit der Nexus-Reihe und waren auch da deswegen sehr beliebt. Und vielleicht ist ja auch bis deswegen die Vorstellung noch zurückgeblieben bei mir, dass eben die Google-Geräte eben besonders erschwinglich sein sollten. Ja. So, jetzt haben wir eben das, diese Situation. Und ich bin aber, wie gesagt, nicht sauer deswegen, zumindest nicht, was das Pixel 6 Pro betrifft, denn das war ein Preis, der war eigentlich schon, ist schon gut von dem, was man eben erwarten konnte. Ja, so. Jetzt wäre ich normalerweise schon hier am Ende, ja, mit dem Pixel 6 Pro. Aber man muss noch ein bisschen weiter gucken. Wie gesagt, der Tensor-Prozessor, da muss ich erst noch rauskristallisieren, was da los ist, wie schnell der dann tatsächlich ist. Übrigens, passt auf, im Internet findet ihr noch jede Menge Fehlinformationen darüber, beispielsweise sogar bei solchen seriösen Seiten wie GSM Arena, ja, die haben tatsächlich noch die falschen technischen Daten drinstehen bei dem Google Pixel 6 Pro. Es gibt keine Version mit 512 GB RAM. Das wäre wunderschön, aber das stimmt nicht, was da drinsteht im Datenblatt. Sehr, sehr schade, dass es nicht stimmt, aber leider ist es so. Von daher muss man erstmal abwarten. Ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht auch noch eine 512 GB Version gibt, irgendwann. Ja. Aber wie gesagt, das, was da jetzt drinsteht, ich weiß gar nicht, wo die Informationen herhaben. Ja. Also hier auf der Google-Seite sieht man eindeutig die Ausstattungen von beiden Pixel-Geräten und da gibt es nur die Ausstattung mit 12 GB RAM und dann entweder 128 GB oder 256 GB. Eine 512 GB Version wird hier nicht genannt. Und bis jetzt zumindest nicht. Und von daher weiß ich nicht, wo GSM Arena hier seine Informationen her hat. Keine Ahnung. Wäre sehr, sehr schön. Wobei das natürlich dann auch wieder durch mit dem Preis her. Kollidieren würde, also dann wäre dann natürlich auch wieder teurer. So, dann der nächste große Punkt war ja, ne, das habe ich ja schon im Vergleich zum Fairphone mal kurz erwähnt gehabt, weil damals hat es schon gerüchteweise so geheißen, 5 Jahre Updates. Ja, 5 Jahre Updates. Dann schwirrten die großen Gerüchte herum, 5 Jahre Hauptupdates, ja, und so weiter und so weiter. Aber dem ist nicht so. 3 Jahre Betriebssystem-Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das hat jetzt hier die, bei Fantroid kann man das nachlesen, ja. Die haben das recherchiert. Tatsächlich in den Bedingungen steht es drin. 5 Jahre Updates, ja, aber nur 3 Jahre OS-Updates und dann eben weitere 2 Jahre Sicherheitsupdates. Ich finde es vollkommen in Ordnung. 5 Jahre kann man also das Gerät benutzen. Auf der sicheren Seite, weil die Sicherheitsupdates sind erstmal das Wichtigste. Ja. Und ich meine, 3 Jahre OS-Updates, das ist doch schon was. Ja. Gut, also von daher nichts dagegen zu sagen. Das ist eigentlich das, was ich auch so erwartet habe. Und von daher kann ich da nichts Negatives dran finden. Wie gesagt, sogar ganz positiv. Und damit ist es natürlich mal so auf gleicher Augenhöhe wie das Fairphone bei der Nachhaltigkeit, was die Benutzungsdauer, die mögliche, zeigt. Das heißt, hier haben wir ein System, wo 5 Jahre eben geupdatet wird. Übrigens, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das gemacht werden kann. Denn der Tensor-Prozessor ist ja ein Prozessor von Google. Da haben die alleinige Macht darüber, ja, während bei dem Fairphone, das ja an Qualcomm ist, und wenn Qualcomm keine Updates liefert, dann kann Fairphone sich auf den Kopf stellen, dann gibt es keine Updates. Fertig. Ja. Deswegen letztens ja auch gesagt, da hoffe ich, dass eben Fairphone mit Qualcomm wirklich gute, wasserfeste Verträge hat, die ganz klar regelt, 5 Jahre Garantie, schon werden die diese Zusage nicht einhalten können. Oder 5 Jahre Updates, schon werden die diese Zusagen nicht einhalten können. Dass es Google einhalten kann, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil es eben, wie gesagt, ihr eigener Prozessor ist. So. Übrigens interessant, ne, das Google Pixel 6 hat den gleichen Preis wie das Fairphone. Ja. Und wenn ich mir jetzt die Leistungsdaten angucke gegenüber dem Fairphone, ist das Google Pixel 6 natürlich deutlich im Vorteil. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist ebenfalls hier sehr, sehr viel besser. Ja. Die RAM-Ausstattung ist zwar identisch, das Fairphone hätte sogar noch hier eine Option, ja, mit 256 GB Speicher statt 128 GB Speicher, was das Google Pixel normal nicht hat, das Pixel 6. Aber der Prozessor ist dann wohl doch etwas leistungsstärker, das kann man sicherlich sagen. Und die Kameramodule sind hier sehr, sehr interessant in dem Pixel 6 schon, wenn auch, wie gesagt, im Vergleich zum 6 Pro geradezu eine komplett andere Liga. Ja. Okay. Also, und was macht der Rio jetzt? Kauft er sich ein Pixel 6 Pro? Nein. Ja, nein. Jedenfalls nicht so. Ich bin zwar am Baldowern, ob ich vielleicht eventuell mir das über einen Vertrag hole, Ja, aber da muss ich mal schauen, wenn natürlich die große Version mit 256 GB, da muss ich mal schauen, ob da vernünftige Angebote zu finden sind, die das auch vom Preis her monatlich gerechtfertigen. Ansonsten wird das natürlich so nicht gekauft werden, sondern da hätte ich ganz andere Modelle dann im Blick von chinesischen Herstellern, die eben für wesentlich weniger Geld dann tatsächlich noch mehr an Leistung bringen. Ja, mag sein, dass dann dort die Kameras nicht so gut sind, aber ehrlich gesagt, wenn die Kameraqualität ausreichend ist, dann ist es ausreichend. Ja, hinsichtlich dessen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja, weiß nicht, wie lange man die Kameras von einem Smartphone überhaupt noch guten Gewissens nutzen kann, ja, wenn das tatsächlich durchkommt, was einige EU-Vertreter fordern, dass Zugriff auf die Inhalte, quasi Fotos auf dem Gerät zur Pflicht wird, dann hat sich das Thema Speichern von Fotos auf dem Smartphone oder überhaupt noch irgendetwas groß speichern auf dem Smartphone eh erledigt, ja. Und ich habe heute gerade schon mal meine digitale Kompaktkamera rausgegraben, habe geguckt, ob da noch alles funktioniert. Wunderbar, Akku geht noch, alles klar. Und dann werde ich wohl in Zukunft eher mit dem wieder ein paar Bildchen machen, ja, wenn das tatsächlich zur Pflicht werden sollte. Naja, okay, nur so viel dazu. Also was ich damit sagen will, ich habe jetzt nicht unbedingt diese extrem hohe, dieses extrem hohe Verlangen, hier die beste Kamera zu haben, weil ich habe noch eine ziemlich gute Kompaktkamera. Das heißt, wenn ich für bestimmte Bilder nicht zufrieden bin, kann ich die nehmen. Und die hat 18-fach Zoom, nicht nur 10-fach Zoom wie das Pixel. Und hat ein richtiges Objektiv. Und keine AI, was auch gut ist, dann sind nämlich die Bilder unverfälscht und ich kann die daheim mit meinem schönen GIMP-Programm entsprechend ja, kaputt AIen, wie ich es möchte. Ja. Nun ja, also ich sehe schon, das wird eine interessante Geschichte. Der erste Schub von Google-Fans hat da allerdings schnell zugelangt. Von daher ist der Verkauf ziemlich schnell in die Gänge gekommen, hat sogar zum Absturz vom Google-Server geführt. So viele Leute hatten das Pixel vorbestellt und wie auch erwartet, diese Vorbestellung kann man machen, ab sofort, ja, also ab dieser Vorstellung konnte man das sofort machen. Aber ausgeliefert wird es dann erst um 28., wenn ich es richtig weiß. Und dann, ja, geht es erst in den regulären Verkauf über. Es hat sich auch bewahrheitet, was da geleakt wurde von Elektronikketten in Deutschland. Auch die hatten das Angebot da, ach ja, genau, das Angebot bei Google auf der Seite, sowohl als auch bei diesen Elektronikketten gibt es momentan bei der Vorbestellung ein kostenloser Bose-Kopfhörer mit dazu. Ich muss gerade mal gucken, welcher es ist. Das ist jedenfalls kein Billigheimer. Das ist mit richtig guter Qualität. Moment mal. Oh, wenn ich es jetzt nur noch finden würde. Mal gucken, vorbestellen. Wenn ich da drauf klicke. Ja, keiner Kabel ist schon ausverkauft beim Google Pixel 6. Na wunderbar. Habe ich mir schon fast gedacht. Niemand will die alten, langweiligen Farben haben. Ja, und die beliebteste Farbe gibt es nicht beim Pixel 6 Pro. Zum Donnerwetter nochmal. Was denkt sich Google eigentlich dabei, zwischen diese verschiedenen Modelle mit verschiedenen Farben nur zugänglich zu machen? Also das ist doch, das gibt's doch nicht. Ich sehe jetzt übrigens hier, dass also den Kopfhörer gibt es beim Pixel 6 und beim Pixel 6 Pro mit dazu. Ja, was war denn das nochmal für einer? Steht das hier nicht dabei? Ein Bose-Kopfhörer. 37, müssen wir mal gucken, was ist das? Punkt 37, ist ja sehr übersichtlich hier. 37, genau, Bose Noise Cancelling Headphones 700 gibt's geschenkt dazu. Also so ein richtig geniales Angebot. Das Teil kostet, die Teile kosten normalerweise so schon 250 Euro knapp. Also es ist nicht übel, ja, dass dieser Kopfhörer mit da dabei ist. Ja gut, aber das heißt halt auch, dass die Preise auch nicht besser werden davon, ja, für die Leute, die eben so ein Headphone schon haben, so wie ich zum Beispiel. Ich habe das in den Sony 1000MX und niemals würde ich das gegen einen Bose tauschen, niemals, ja, LDAC Rules, sage ich dann nur dazu. Gut, also, so sieht das aus. Pixel 6 ist da, gut. Nicht überragend. Bestellungen, ja, wenn ihr noch was haben wollt, am 28. müsst ihr euch beeilen. Ich glaube allerdings, dass es auch bereits schon, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einen Aufschub gab. Also einige werden das Gerät wohl erst im Januar 2022 bekommen, weil eben so viele Nachfragen hier herrschen. Dennoch sollte es nicht darüber hinwegtäuschen, dass, klar, die Fans werden alle am Anfang bestellen. Und dann werden wir mal sehen, wie sich die Verkaufszahlen weiterentwickeln. Mal gucken. Insgesamt ist ja der Preis nicht schlecht. Und wenn das dann noch mit einem Euro über Vertrag verkauft wird, das Google Pixel Pro, entsprechend mit einem entsprechenden Vertrag, dann wird sich das auch, denke ich, ganz gut verkaufen, sofern dieses Verkaufspersonal das dann auch empfiehlt. Ja. Da sind wir dann auch wieder bei diesem Problem, was ich ja schon immer gesagt habe, hier will Google in das Apple-Spielfeld eindringen und dann müssen sie sich eben auch mit Apple messen und dann werden sie sich mal umgucken, wie viele Verkäufer da hingehen und sagen, ja, hier nimmt das Apple-Phone, ja, und das andere taucht nichts. Werdet ihr euch mal umgucken, ne? Das ist leider ein weit verbreitetes Problem. Ne? Sie sind alle schon geimpft, haben alle schon ihre wegen den Provisionen auch, ne, sage ich knallhart, ihre iPhones in der Tasche. Und ja, dann wird es schwierig, dass dann hier das Gerät irgendwie hervorsticht. Ja. Nun gut, wir werden sehen. Dann gab es noch etwas dazu, Pixel Pass. Ja, ein schönes Bundle. Das ist im ersten Moment zu schön anhört, um wahr zu sein, und ihr kennt ja meine Devise, wenn etwas sich anhört, als ob es zu schön ist, um wahr zu sein, bedeutet das, dass es nicht wahr ist. Und genau so ist es in dem Fall eben auch, denn es gibt für $55, ja, gibt es das Pixel 6 Pro beispielsweise, im Monat, also $55 im Monat gibt es das Pixel 6 zu, YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google One mit Drive mit 200 GB Speicherplatz, ziemlich knauserig, muss ich sagen, nur 200 GB, Google Play Pass und diese spezielle Versicherung, dieses Preferred Care Coverage, wo eben, was ist, ich könnte das Teil auf die Straße fallen lassen und kriegt der Neues oder sowas. Also richtig gute Garantieabdeckung. Das alles gibt es dann eben im Paket und ja, dann wird die Rechnung dann, oh, genial, es ist alles mit dabei. Nun sage ich halt mal so, wenn man den Wert mal rausrechnet, okay, YouTube Premium, YouTube Music Premium, das ist ja sowieso ein dasselbe Dienst, den ihr quasi abonnieren könnt mit einem Ding. 200 GB Speicher, also, naja, das, ich sag mal so, bei Amazon Prime kriegt ihr da ein bisschen mehr, um es mal so zu sagen, für die Bilder beispielsweise, nämlich unbegrenzt. Google Play Pass, das ist auch eine schöne Sache, aber da habe ich ja auch schon mal was drüber gesagt, okay, klar, wenn ihr jedes Spiel von Google Play Pass gut finden würdet und spielen würdet oder beziehungsweise nutzen würdet, jede App, dann würde sich das auf jeden Fall rechnen, aber die Realität sieht halt ein bisschen anders aus. Und da ist das Abo halt mehr schlecht als recht, wenn ich mir das so angucke, was es da eben da drin gibt. Insgesamt haben wir dann halt ein Paket, wo eben die seltensten Leute eben komplett brauchen. Die wenigsten Leute brauchen das Paket eben komplett. Ja. Und dann ist man ganz schnell wieder drüber. Und man muss bedenken, man hat das Pixel 6 Pro da nicht. Das kriegt man zur Verfügung gestellt für $55 im Monat. Und wenn ihr dann denkt, oh, das ist eine geniale Idee, das ist sehr cool, Wahnsinn, das mache ich, ja, dann überlegt nochmal, die Verträge heutzutage, dann kriegt ihr das Gerät, ihr kauft es für 1 Euro und dann müsst ihr das Gerät 2 Jahre lang nutzen, ja, und habt dann einen Vertrag. Aber was ist in dem Vertrag mit drin? Richtig, einmal, ihr habt eine SIM-Karte, ihr habt also einen Vertrag, hier habt ihr keinen Vertrag, der kommt nochmal dazu, oder die SIM-Karte, je nachdem, ja. Und dort bei diesen Verträgen, das sind meistens dann eben High-End-Verträge, ja, sagen wir mal 40 Euro rum im Monat, ja, kann man durchaus rechnen, mindestens. Dann hat man aber auch eine Flatrate drin, unbegrenzt SMS und alles. Das heißt, ihr habt da schon mehr. Ihr habt da mehr als das, was ihr hier kriegt für $55. Das steht definitiv fest. Ja? Denn zu diesem braucht ihr noch irgendeine Karte, noch einen Vertrag. Entweder braucht ihr eine Prepaid-Karte, ja, wo ihr dann monatlich eben zahlen müsst dafür, dass ihr einen Datenzugang beispielsweise habt oder was weiß ich. Und da könnt ihr auch nochmal 10 Euro Prepaid-Karte rechnen. Und wenn ihr einen vernünftigen Vertrag habt, auch bis 20 Euro, sage ich mal, ohne Handy, gibt es da schon vernünftige Verträge. Also das kommt noch mit dazu. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach, wie sich das anhört. So, wie gehe ich aus dem Google-Event raus? Ja, war cool, war interessant. Google hat etwas geschafft, was sie schon seit Jahren nicht mehr geschafft haben. Sie haben sich nicht blamiert mit den Pixel-Phones. Wow, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Aber wie gesagt, es reicht nicht für bei mir hier Begeisterungsstürme hervorzurufen. Vor allem, wenn ich sehe, was es diese Woche schon an jede Menge neue Geräten gibt, die entweder schon verfügbar sind oder angekündigt wurden, da muss ich dann schon sagen, nö, warum sollte ich so viel Kohle ausgeben für dieses Gerät? Samsung Galaxy A73. Das ist ein ziemlich unscheinbares Smartphone. Mit diesem Gerät wird Samsung keine Rekorde brechen und wird auch seiner S-Reihe nicht gefährlich gegenüberstehen, ja, mit diesem Gerät, weil es ist ein relativ simples, einfaches, aber, und das ist das Wichtigste, billiges Gerät. Genau, so sieht's aus. Und deswegen wird dieses Gerät natürlich auch sehr, sehr gut ankommen auf dem Markt. Da bin ich sehr, sehr sicher. Aber zum ersten Mal kommt eben kein Display zum Einsatz von Samsung, sondern von einer chinesischen Firma. Ein OLED-Panel von einer chinesischen Firma. Warum? Weil es billiger ist als die eigenen Displays. Also da kommt man so langsam jetzt an die Grenzen von Samsung auch. Ehrlich gesagt, dass sowas mal passiert, hätte ich nicht gedacht. Ja? Weil das war bisher immer ein Usus. Die haben sich sogar mit LG mal um Panels richtige Gerichtsschlachten geliefert. Ja? Und jetzt kommt ein Galaxy-Smartphone raus, das ein Display von einer chinesischen Firma drin hat. Boah. Und das alles nur, um günstiger zu werden beim Preis. Da kann ich nur eins sagen, Leute, bei Samsung. Ihr habt echt ein Problem. Wenn ihr wirklich das machen müsst, für eure eigenen Geräte günstiger anzubieten, da habt ihr ein Problem. Ja. Und vielleicht heißt das ja auch, die Galaxy-Reihe ist deswegen so unverschämt und unmoralisch teuer, weil sie es einfach nicht billiger herstellen können. Das wäre allerdings äußerst schlecht für Samsung. Also wenn ihr auf einmal nächste Woche einem riesigen neuen Social Network konfrontiert seid und ihr kennt es noch nicht, nein, ihr müsst euch nicht in Scham verkriechen oder ausflippen, dass ihr den neuesten Scheiß verpasst habt. Nee, es ist kein neuer Scheiß, es ist ein alter Scheiß, nämlich Facebook. Die planen tatsächlich ein Rebrand. Ja, offenbar, so schreibt es GSM Arena, wird hier ein Rebranding geplant. Ich kann es gar nicht fassen, ja. Und natürlich gibt es da gleich viele Vorschläge, ja, wie die sich doch nennen könnten. Lizard Face, Face Docs mit XX hinten, ne? Ja, angedeutet, weil man dort eben gedoxt wird, ne? Wie die sich dann wirklich nennen wollen, also ich weiß nicht, klar, der Schachzug ist genial. Im ersten Moment war ich sehr, sehr gespannt. Ja. The Verge hat es übrigens zuerst veröffentlicht. Die Idee dahinter ist genial. Ihr wisst ja, es gibt da sehr viele Diskussionen momentan, Facebook aufzuspalten und so weiter. Und hier kann man leicht ein Zeichen setzen, um hier zu sagen, okay, wir strukturieren uns schon um. Ja, ihr braucht da nicht einzugreifen, seht ihr, wir nennen uns schon um und wir machen dann alles anders in Zukunft und ja, das beruhigt ungemein so Senatoren, ja, die dann eben hier das sehen und sagen, ja, unser Druck hat schon geholfen, ja, Facebook gibt's nicht mehr, ja, jetzt heißen die, was weiß ich, irgendwas, ne, ja. Kupefass oder Kupezaff oder sowas, ja, heißen die jetzt oder so. Also, ja, was mit WhatsApp, Instagram und Oculus passiert, die bleiben wahrscheinlich unangetastet, aber dennoch ist es natürlich äußerst interessant. Und Leute, glaubt mir, wenn das hier im April gepostet worden wäre, hätte ich das niemals, niemals geglaubt oder so Ende März, ja, niemals. Aber ich sehe hier eigentlich nicht, wieso The Verge so etwas in die Welt setzen sollte, ohne dass da auch tatsächlich irgendwas dran sein sollte. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche soll es schon soweit sein. Es ging ja auch ganz, ganz schön schnell. Und vielleicht nennen die sich ja Horizon. Ja, Horizon. Ja, genau. Könnte sein. Mal sehen. Aber faszinierend ist das allemal. Bin gespannt. Aber wisst ihr, egal wie die sich nennen, Facebook bleibt Facebook. Und ich werde keinen Account dort haben. Definitiv. Realme GT Neo 2T ist jetzt offiziell und ist eine interessante Alternative zu High-End-Mid-Range-Geräten definitiv und geht auch tatsächlich bis in den High-End-Bereich mit rein, wenn man nämlich die technischen Daten hier sich genau anguckt. Zunächst mal ist das 2T ja mit diesem, wie ich schon gesagt habe, der Dimensity 1200 AI-Prozessor und hat 12 GB LPDDR4 RAM und 256 GB Storage. Damit natürlich phänomenal gut ausgestattet. Ja, zusätzlich könnte man noch 7 GB virtuelles RAM hinzufügen. Das sehe ich hier überhaupt nicht notwendig bei 12 GB RAM. Ja, schon wird es nur wieder langsamer. Hat 3 Image-Sensoren. Ja. Das ist ein 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrokamera. Da hat sich also nichts getan gegenüber den Vorläufern. 2 SIM-Karten-Slots, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C Port und auch ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Also was will man denn mehr? Das Realme GT Neo 2T. So, boah, das wird immer schlimmer. Ist obendrein auch noch sehr, sehr günstig. Das wird verkauft werden in der größten Version 12 GB, 256 GB Speicher für $406. So, Moment mal, wie war das? 12 GB, 256 GB, $999. 12 GB, 256 GB, $406. Okay. 6,43 Zoll Display, das gleiche wie eben beim Pixel 6. Ja. Nur eben wesentlich mehr Speicher und auch mehr Storage. Und größere Refresh Rate für den es interessiert, also 120 Hertz statt 90 Hertz, ist hier bei diesem Gerät auch vorhanden. Also insgesamt das viel bessere Gerät, ja, und da der Dimensity 1200er Chips, da bin ich ziemlich sicher, dass der mindestens so schnell sein wird wie der Tensor, ja, weil der Tensor, wie gesagt, an die Top-Prozessoren nicht rankommt, weder von MediaTek noch von Qualcomm. Okay, also, dieses Gerät soll eben jetzt global starten. Das ist ein heißer Anwärter bei mir, dass das gekauft wird. Mal sehen. Ich bin gespannt, ob alle Versionen hier angeboten werden beispielsweise oder ob es eben wiederum nur hier bestimmte Versionen für Europa gibt. Mal sehen, was hier rauskommt dabei. So, ich habe hier gerade noch ein Artikel dazu. Also am 1. November wird es starten, aber natürlich erst in China. Und deswegen sind die Preise natürlich auch die chinesischen Preise umgerechnet in Dollar. Und erfahrungsgemäß wird es da etwas teurer werden. Ich schätze mal, dass es bei uns dann so bei ungefähr 499 Euro liegt, das Gerät. Ganz einfach daher, weil die Preise in China generell günstiger sind als bei uns. Gut, dann komme ich mal gleich zu dem nächsten Thema. Sony und die PS5. Die haben einen super Feature drin. Das gab es auch schon bei der PS4, aber jetzt bei der PS5 natürlich umso besser. Man kann Screenshots machen, Videos aufnehmen, ja, und abspeichern auf der Konsole. Nur das Problem ist, wenn man nicht gerade ein Netzwerk, ein Social Network ist, das eben hier Sony zusagt, zum Beispiel Twitter, ja, kann man diese Bilder nicht einfach lockerflockig teilen mit anderen. Und ehrlich gesagt, ich würde die schon gern übertragen auf zum Beispiel meinen NAS-Server, ohne dass ich, Achtung, jetzt kommt's, einen USB-Stick nehmen muss, die Bilder von der PlayStation auf den USB-Stick kopieren und dann den USB-Stick auf das NAS zu kopieren. Das ist, naja, sagen wir mal, für so ein modernes Gerät wie die PS5 ist es schlicht und ergreifend eine Schande, dass man diesen Weg über einen USB-Stick gehen muss und ich nicht den Server direkt ansprechen kann über Samba. Ja, das wird natürlich weiterhin nicht gehen, aber es gibt jetzt offenbar eine kleine Erleichterung in Form von der PlayStation App, denn das wird bald, noch geht's nicht, aber bald wird es möglich sein, über die App Fotos und Videos zu teilen, nicht nur an jede App, die installiert ist, sondern eben auch hier, in dem Fall dann an meinen NAS-Server oder in anderen Cloud-Space-Server, je nachdem, was für ein Programm ihr installiert habt auf eurem Smartphone, ja. Cool. Und das ist eine wirklich ganz, ganz, ganz schöne, wichtige, tolle Funktion, die es ermöglicht, auch schnell mal zum Beispiel ein Bild über Line zu verschicken, das man eben gerade mit der PS5 eben gemacht hat. Ja? Und das stelle ich mal vor, ich müsste dann erst das Ding auf den USB-Stick kopieren, ja, und dann den USB-Stick ans Smartphone anschließen und dann von dort aus rüber kopieren aufs Smartphone und dann das Bild teilen. Das ist ja Quatsch, ne? So geht es viel besser. Warum denn nicht gleich so? Und warum, ja, macht man dann hier nicht gleich mal einen Zugriff auf den Samba-Server? Ein kleiner Samba-Server oder Samba-Client muss einfach nur integriert werden auf der PS5 und schon wäre alles wunderbar. Und ich könnte auch meine Filme streamen, die auf dem Server sind und alles. Ja. Naja. Vielleicht ist das genau das, was Sony nicht will. Gut, also die App wird demnächst mit dieser Funktionalität ausgestattet sein und dann kann man direkt von der PS5 über die App an alles Mögliche die Bilder und Videos verschicken. Ja, das neue Sony Xperia Phone ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, also jetzt natürlich, ne, es war ganz klar, also morgen wird es vorgestellt werden, das ist ganz klar, weil, ne, heute ist ja der Uncast und ne, wie verabredet, erst einen Tag nach dem Uncast wird es präsentieren. Ne? Naja, okay. Je nachdem, werdet ihr aber mehr oder minder enttäuscht sein, ja. Es gibt eben diese neuen Sony-Geräte und da erwarte ich, noch schlimmer als bei Google, einen horrenden Preis. Horrenden Preis für die neuen Geräte. Ich hoffe wie immer, dass ich falsch liege damit, ja, und mir Sony jetzt mal so richtig zeigt, ja, und sagt, der labert doch nur Lügen, ja, wir haben das total genial günstige Supergerät, ja, und der redet nur Quatsch, ja. Ich würde es wirklich hoffen, dass es so ist. Bisher war es leider immer nicht so, sodass ich mir auch diesmal eben wenig Hoffnung mache, dass das neue Modell, das vorgestellt wird, auch wirklich erschwinglich sein wird für die Masse. Jedenfalls wird das Gerät vermarktet, sagen wir mal, als die Hauptfunktion ist die Kamera. Ja? Das sieht man auch in diesem Werbetrailer, der da veröffentlicht wurde zu dem Event morgen, wo nämlich gezeigt wird in diesem Trailer, dass jemand sagt, also bei diesem Gerät hatte ich das Gefühl, ich habe eine Kamera mit angebautem Smartphone. Okay, ja, das heißt also, für Sony ist das jetzt eine Kamera plus Smartphone. Ja. Mal gucken, wie das dann ist. Ehrlich gesagt, die Idee ist nicht neu. Wäre ja okay, wenn wir jetzt mal dieses ausklammern, ne, was ich vorhin gesagt habe, was mittelfristig vielleicht sowieso uninteressant wird, dass man ein Smartphone mit Kamera hat. Ne? Ja. Aber erstmal wäre es ja eine gute Idee. Und die wollen offenbar da auch tatsächlich dem Google Pixel ein bisschen Konkurrenz machen. Ja? Weil auch das Pixel setzt ja auf, ne, eine der wichtigsten Funktionen da drin ist auch die Kamera. Ja? Also mal gucken. Jedenfalls haben die schon wieder Regisseure und was weiß ich, andere Künstler, die sich schon aussprechen dafür, für dieses neue Kamera-Smartphone, ja, beispielsweise Philipp Blom, der Filmemacher, ja, wow, ganz dramatisch, ja, aber letztendlich, ja, da gab es ja schon mal dieses Sony Xperia Pro, das mag sein, dass sich das vielleicht ein paar Profis vor die Kamera geklatscht haben, als Monitor, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, auf dem Markt ist das noch nicht mal in Promille vorhanden, ja. Weil das dann natürlich unverschämt teuer ist und auch sonst eher, naja, normale Leistungsdaten bietet. Ja. Deswegen, ja. Nun denn, hoffentlich wird Sony sich zusammenreißen und diesmal vielleicht einen guten Preis hier anbringen für sein neues Topmodell und dass auch dann Google das Fürchten lehrt, aber wenn die Preisgestaltung so ist wie bisher, dann wird bei der Vorstellung hier im Googleplex die Mitarbeiter wahrscheinlich nur gucken, ja, und wenn dann sagen, okay, die haben vielleicht die beste Kamera, die es gibt. Aber bei dem Preis braucht man keine Angst zu haben. Das ist sinnlos. Ja. Tja, für Honor. Honor hat jetzt auch ein neues Gerät auf den Markt gebracht in China. Ja, beziehungsweise soll auf den Markt gebracht werden in China. Genauer gesagt am 11. November. Ja, am chinesischen Singles Day. Okay, muss ja auch geben. Und da gibt es eben das X30 Max und das X30i. Natürlich ist da wichtigster Fokus auf dem X30 Max. Ja, ganz klar. Und das soll angeblich mit einem 7 Zoll Display ausgestattet sein. Ja, und Speicher bis 256 GB und einen Dimensity 900er Chipsatz. Das heißt, es wird wohl ein High-End-Mid-Range-Gerät sein. Ja, das ist lustig, ne? High-End-Mid-Range. Ja, ist halt so. Also am oberen Ende der heute schon relativ stark Mid-Range-Geräte. Ja? Mit einem enormen Display, was ich ja immer sehr, sehr gut finde. Und ja, der Dimensity 900 ist da eigentlich die logische Konsequenz. Mal sehen, wenn das vorgestellt wird, was da rauskommt. Das X30i wiederum, das wird ein deutlich schwächerer Prozessor haben. Den Dimensity 810 mit einem 6,7 Zoll Display, immer noch schön groß, 4000 mAh Akku. Aber ansonsten ist da nichts Großes zu erwarten. Tja, Honor ist noch im Spiel. Was heißt noch im Spiel? Die sind ja in China zur Nummer 1 geworden. Ja, nicht schlecht. Mal sehen, was jetzt hier, was sie jetzt hier bringen. Ich glaube, ich habe das eben gesagt, die sind noch im Spiel, weil sie halt bei uns, da muss ich sagen, relativ wenig gebracht haben, bis eigentlich gar nichts, ja, bisher, an interessanten Geräten. Und da müssen die dann langsam gucken, dass sie in Europa zu Pötte kommen. Ja. So, ich habe ja vorhin schon mal das öfter die Pixel-Kamera erwähnt. Und die Hauptmagie ist natürlich die Software. Ja, ist ganz klar. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen drüber. Denn die Kameramodule sind alle Standard-Kameramodule, die kann jede Handyfirma kaufen. Die meisten sind eh wahrscheinlich von Sony. Die Chips und das war's. Aber die Kamera-Software, das ist natürlich das Nonplusultra. Auch natürlich jetzt diese neuen Chips. Wer weiß, was der Tensor-Chips da alles zusetzt zur digitalen Bildbearbeitung im Gerät. Aber die Kamera-App selbst, die könnt ihr auch schon auf anderen Geräten installieren. Das hat nicht lange gedauert. Hier kann man die Version 8.3 von der Gcam finden. Ja, und die können dann auch bei anderen Geräten, bei den meisten anderen Geräten installiert werden. Geht nicht immer, aber mal gucken. Was da letztlich davon übrig bleibt an Funktion, wird sich zeigen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, habe ich ja ehrlich gesagt nicht vor. aber wäre schon interessant, wenn man so Magic Eraser Funktion nutzen kann, Magic Eraser Funktion. Übrigens, das ist eine, genau, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Also es gibt so eine Magic Eraser-Funktion. Das war sehr beeindruckend, diese Fotobearbeitung im Gerät. Und das haben die auch schön rübergebracht. Guckt euch das Video mal an, dieses Live-Video. Wie gesagt, ich habe es verlinkt. Tolle Idee. Nur dieses Magic Eraser so ähnlicher Form oder eigentlich fast identisch, ja, findet ihr das auch unter einem anderen Namen. Moment mal, für alle Smartphones übrigens. Ich muss mal gucken, wie heißt denn das nochmal? Ich habe so viele Apps drauf. Hier momentan, Retouch, genau, Retouch nennt sich das Ganze. Touch Retouch von Advasoft. Advasoft. Und da kann man dann solche Sachen auch unproblematisch machen. Ja, also wenn ich mir da gerade jetzt mal angucke, ich habe es jetzt gerade mal geöffnet hier und sage jetzt hier Objekt entfernen. So, das mache ich hier mal auch ein Bild was weg. Go und zack, weg ist hier das Ding. Also, und die letztendlichen Ergebnisse sind wirklich so, wie das auch hier eben in diesem Google-Trailer gezeigt wird. Das ist wie Magie, Leute, wie Magie. Eben hier habe ich zum Beispiel den Rauch weggemacht, ja, am Bild, ja, da hat es irgendwo gebrannt, da habe ich ein Bild gemacht, zack, ja, und dann war natürlich schon eine Rauchsäule über der Landschaft, ja, und wenn einem die Rauchsäule stört, ja, dann markiert man die und weg ist sie. Ja, weg ist sie und da hinten dran ist der Himmel. Ja, so ist das. Also es ist wirklich fantastisch. Ich habe da schon ganz verrückte Sachen machen können. Also Leute verschwinden aus der Ansicht und eigentlich fragt man sich, wie soll das denn gehen? Ja, aber so weit sind eben diese Algorithmen schon, dass die Leute wegmachen können und man kann nicht sehen, dass hinten dran, also dass das quasi berechnet ist, was da hinten dran ist. Fantastisch. Das ist Magie, Leute, das ist Magie. Aber diese Funktion hat es jetzt eben auch in das Pixel geschafft, in die Hauptsoftware, so dass man eben dieses Programm beim Pixel nicht mehr braucht. Aber wenn ihr das machen wollt und kein Pixel habt oder kaufen wollt und trotzdem diese Funktion nutzen wollt, holt euch dieses Touch Retouch von Artva Software. Und dann klappt es. Super gut. So, was haben wir denn dann noch? Genau, Note 11 von Redmi, Note 11 Pro und Note 11 Pro Plus. Das wird auch ein interessantes Reigen sein hier von Xiaomi, denn die haben recht gute Leistungsdaten auch. Da gibt es eben natürlich hier die verschiedenen Varianten des Note 11 wird zum Beispiel kommen mit einem Dimensity 810 Prozessor mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Storage, ja, mit dann oder für dann $281 umgerechnet aus dem chinesischen Betrag das Note 11 Pro. Das hat schon wieder eine deutlich bessere Ausstattung, zum Beispiel ein AMOLED-Display mit 120 Hertz statt eines IPS-Displays und ein Dimensity 920-Chipsatz. Ja. 16-Megapixel-Kamera für Front-Facing und 108-Megapixel hinten, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Tiefensensor. Und bei dem gibt es dann ebenfalls als höchste Version 8 GB mit 256 GB Storage für $312. Und dann haben wir noch das Redmi Note 11 Pro Plus. Ja, und das hat einen leistungsstarken Dimensity 1200er Chipsatz. Ja, übrigens mit 120 Watt Fast Charging. Okay. Naja, auf jeden Fall, da kostet die Version 8 GB mit 256 GB Storage $391. Wow, kann ich dann was sagen? Natürlich ist das Gerät auch gleich mal auf meiner Liste von Geräten, die da in Frage kommen. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, weil der Start wird noch etwas dauern. Zwar, Moment mal, nächste Woche, aber natürlich nur in China. Und dann ist natürlich auch die Frage, Note 11 Plus kommt, Plus 11, Note 11 Pro Plus. Oh. So, kommt das denn auch in Europa, weil die anderen Versionen sind immer ein bisschen zu lahm. Harmony OS hat jetzt 150 Millionen Geräte und ist damit das schnellste wachsende OS in der Geschichte der Smartphones OS. So ist es. Noch niemals zuvor hat ein OS in so kurzer Zeit so viele Nutzer gehabt wie Harmony OS. Das ist ein riesiger Erfolg. Auch, und da darf man das nicht drüber hinwegtäuschen, das ist natürlich im Vergleich zu der aktuellen Zahl von Geräten, beispielsweise im Android-Bereich oder im iOS-Bereich, natürlich absolut gering ist. Ja, 150 Millionen gegen Milliarden Nutzer auf den anderen beiden Systemen. Ich meine, hat iOS schon die Milliardengrenze geknackt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Android hat es schon geknackt, schon vor einiger Zeit. Also, und das heißt, da sind natürlich große Welten dazwischen, das darf man nicht vergessen. Aber Mensch, wenn ich mal überlege, wie viel Nutzer Android hatte nach dieser Zeit, ja, gestartet ist Harmony OS am 2. Juni diesen Jahres. Diesen Jahres, Leute. 2. Juni. Könnt ihr euch doch noch erinnern, wie das war, als Android gestartet ist? Nach diesen, wie viel sind es dann jetzt? 4 Monaten, da waren die Nutzerzahlen noch weit weg von den Millionen. Ja, weit, weit, weit weg. Ja, da haben die Apple-Fans immer noch gelacht und haben gedacht, so, ach ja. Das wird ja, das wird ein paar Wochen wird's wieder weg sein, und ein paar Monaten ist es weg, ja. Und dann kam es ja anders, ja. Also von daher, Harmony OS, ich will es noch nicht abschreiben, denn es hat einen riesigen Erfolg jetzt schon hingelegt und 1700 Hardware-Partnern, 400 Apps und Service-Partner, ja, und 1,3 Millionen Entwickler ist auf der Seite von Harmony OS. Wie genial ist denn das? Und das ist wirklich etwas, wenn das nicht so heruntergespielt würde bei uns in den Medien, weil es ist ja das böse Huawei, dann wäre das vermutlich sogar schon wesentlich weiter verbreitet, als man das erwarten hätte. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Bin ich überrascht davon auch, dass es so gut geklappt hat. Ich habe ja schon geahnt, dass es für Harmony S relativ gut laufen wird, aber so gut, das hätte selbst ich nicht erwartet. Und man hofft, dass jetzt bis zum Jahresende etwa 400 Millionen Geräte mit Harmony OS laufen. Das wäre natürlich der absolute Hammer. So, und Huawei hat noch was anderes im Petto. Ich habe ja letzte Woche schon mal berichtet über Uhren, die auch solche EKG-Funktionen haben und so weiter. Und was ist Huawei? Hört jemand von Huawei denn Ancast oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall stellen die jetzt oder haben die angekündigt eine Medical-Grade zertifizierte Smartwatch. Ja, und damit auch Funktionen wie zum Beispiel Blutdruckmessung, ja, ihr habt es richtig gehört, ne? Und auch die also Funktionen von, das war, bin eben ein bisschen verwirrt gewesen, ja, Funktionen von Gehirn und Nieren sollen damit gemessen werden können. Das ist ja interessant, bin mal gespannt, ob sie sich da nicht wieder ein bisschen weit rausgelehnt haben. Ja. Ist nämlich ein bisschen schwierig hier bei diesen Medical Grade Geschichten, ja, also auch die Apple Watch kriegt es nicht so gut hin, ja, wie es eigentlich sein sollte mit dem EKG. Wenn man dann nämlich mal schaut, dass es für relativ wenig Geld schon gar schon richtige EKG-Geräte gibt, ja, mit 6-Kanal-EKG, und die sind dann genau, also das ist, ja, ist alles so ein bisschen kritisch. Das Problem ist halt eben, dass man nicht alles so gut an dem Handgelenk messen kann. Ich sehe das ja hier an meiner Smartwatch auch. Wenn die ein bisschen verrutscht, ja, und ein bisschen zu locker ist, und das Band kann ich eben nur locker oder Blutabschnüren einstellen. Mehr geht halt nicht. Ja. Zwischendrin gibt es bei mir nichts. Und das heißt, wenn die dann sich da ein bisschen lockert und dann gibt es eben auch falsche Werte. Leider, muss ich sagen. Deswegen wird es, diese Messungen sehr, sehr stark verfälscht und es ist höchstens noch zu gebrauchen als so allgemeine Tendenz oder aktuelle Herzschlag zu prüfen. Aber diese schönen Aufzeichnungen, wo es da dann gibt, ja, mit grafischer Auswertung, die kann man alle in die Tonne kloppen, weil nach dieser Auszeichnung müssten dann wahrscheinlich alle Träger von der Honor Smartwatch Pro müssten dann alle ins Krankenhaus, ne? Müssen alle ins Krankenhaus, weil dieses Rhythmusbild ist nicht normal. Ja, definitiv nicht. Ja, wenn ihr dann auf einmal da, ja, am Schreibtisch hockt und, ne, auf einmal geht der Puls, ohne dass ihr irgendwas macht, ja, auf einmal auf 180, ne, da wird man dann schon mal misstrauisch und, Moment mal, okay, dann fühlt man mal, ne, nee, also, nee, 180 kann nicht sein, ja. Tja, das passiert, ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau sagen, wieso das passiert. Ich gehe mal davon aus, dass es eben kein richtiger Kontakt zur Haut hat. Ja. In dem Moment könnte aber auch sein, dass es zum Beispiel beim Tippen passiert. Ja, und ich da irgendwie ja, vom Typen her irgendwelche komische Frequenzen, ja, erzeuge mit meinen Sehnen, die dann eben hier dem vorgaukeln, okay, es ist da 180, ne? Tja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht zu gebrauchen. Und deswegen ist diese Aussage Medical Grade bei einem Gerät, das an am Armgelenk ist, schon immer ziemlich weit aus dem Fenster rausgelehnt, selbst bei der Apple Watch. Ja, dann, wenn jetzt muss ich mal gerade mal gucken, dann sind wir auch schon durch mit den Themen für heute. Und ja, kommen wir mal zur App der Woche. Tja, und das wurde jetzt kurzerhand Little Big City 2. Ja, eigentlich sollte es auch diese Woche eine andere App sein, aber auch diese war nach dem Erscheinen enttäuschend unmöglich für App der Woche. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, als Alternative, was hat man denn schon lange nicht mehr? Games, die eben nicht ganz so viel Speicherplatz brauchen. Ja, ich weiß, ne, ich will immer viel, viel Gigabyte haben, aber ja, okay, ne, sind halt nicht alle immer auf dem neuesten Stand. Deswegen heißt aber nicht, dass die nichts spielen sollen oder können, die Leute. Und genau für die oder die eben mehr Platz auf ihrem Smartphone brauchen, hier Little Big City 2, ein grafisch schönes. Ja, eine grafisch schöne Städtebausimulation. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu hochgestochen sich anhört, aber auf jeden Fall so wie man es eben von einer Städtesimulation so weiter erwartet oder Bausimulation erwartet, kann man sich seine Stadt hochziehen in seinem Stil, den man gerne hätte und dann eben hier auch schauen, wie sich alles entwickelt und dem ganzen Treiben hier zugucken. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Das Konzept ist immer das gleiche. Ihr kennt das bestimmt von SimCity und was es alles da gibt. Ja, super geniale Spiele in dieser Form. Aber hier ist es eben schön umgesetzt mit toller Grafik und trotzdem eben nicht so viel Speicherplatz verbrauchend. Ist wirklich schön. Hat mich gewundert, dass das so geht mit dem wenigen Speicherplatz. Aber okay. Wahnsinn. Ja. Klar ist, es gibt einen Nachteil und zwar, das Spiel ist ein Groschengrab. Ja, also müsst ihr natürlich aufpassen und euch zusammenreißen. Ja. Und dann geht es auch, dann kann man schön spielen damit. Aber das ist natürlich auch das Konzept, was ja immer wieder verwendet wird. Und trotzdem ist Little Big City wunderbar und macht immer wieder Spaß. Little Big City 2 ist es übrigens genau. Ja, und das findet ihr kostenlos zum Download im Play Store. Und wie gesagt, ist eine Städtesimulation. Da kann man eigentlich nicht so viel darüber erzählen, weil eigentlich weiß man alles schon drüber. Ne? Aber guckt es euch einfach mal an, dann werdet ihr es schon sehen. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, Links und Informationen zu den behandelten Themen findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum Rausklappen. Da müssten die dann sein und dann könnt ihr euch dann weiterklicken. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.